geht und sucht der alte Schlendrian, wie er vor seine Tochter Liesken bald einen Mann verschaffen kann. Doch Liesken streunet heimlich aus, kein Freier kommt mir in das Haus, er hat es jenen selbst versprochen und drückt es auch der Ehestiftung an, dass mir erlaubet möge sein, den Koffer, wenn ich will, zu bringen.